Reiß die Arme hoch, wie um nach Stern zu greifen. Während die Augen in die Ferne schweifen, atme ich tief ein, genieß mein Gefühl von Freiheit. Ich wünsch das jedem, es sind schwere Zeiten. Gedanken kommen mir in die Quere, Scheiße, fesseln mich an schwere Steine. Freiheit beginnt in mir selbst, also in der ich meine Hirneskette muss sie von dem Schmerz befreien. Ich will nicht in der Herde durch die Meere treiben, schärfe meine Sinne, finde Dinge, die mein Herz antreiben, fern der Norm. Fern von Status Quo und fern vom Peitschen. Was ist für dich Freiheit? Ich würd's gern begreifen. Freedom, wie nie da, Freedom. Freedom, we love Freedom. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Freedom, fighting for our Freedom. Freedom, asking for our Freedom. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. L'Afrique a mal, mais elle sourit. J'ai ressenti là-bas beaucoup plus de chaleur humaine qu'ici. Ou alors faut pas éval. Oh MC Force, tranquille. Des gens que tu croises une seule fois et tu t'en souviens toute ta vie. Ils méritent un avenir, pas de fuir leur pays. Ils veulent construire, cesser les guerres et voir l'Afrique unie. Ils veulent voir fleurir des cités scolaires pour voir former des professeurs, pas des militaires. Darde heba sagu to ade woni hode slam Palestine wona fi rew Egypt hode sri salam der Mali Congo e Somali freedom feundu wurote rentina darde maximum edin wurote wona en e darde mayo free nana laya nyago jam go pen fire do wel alhamdu saba jam eramo wadde freedom we need a freedom. Tranquille, Elmens, Hebel Noise, Sentinel, what the gully booty hala, 87 Freedom, asking for a Jamlaya Dune, Freedom, Freedom.